Zeit hat nun dies Spiel ein Ende. Doch noch nicht unsere Plage. Die Karte hat hässlich sich gewendet. Hin sind die Freiheitstage. Ein jeder sich nun erst besinnt, dass er verliert und nichts gewinnt. Ach, hätten wir's zuvor bedacht, wir hätten's Spiel nicht so gemacht. Der Teufel hat das Spiel gemacht, der Feit, der hat uns hergebracht. Der Pfister hat uns schnell verführt zum Spiel und gründlich angeschmiert. Da wollt ich Manne Friedrich zuerst sein Spiel nicht kennen. Doch fing der Herr Direktor mich und tät die Regeln nennen. Er spielt mit mir nach seiner Art, gemischt war dazu schon die Karte. Da stand ich dann bald nackt und bloß, denn seine Trümpfe waren groß. Der Teufel hat das Spiel gemacht, der Feit, der hat uns hergebracht. Der Pfister hat uns schnell verführt zum Spiel und gründlich angeschmiert. Jetzt aber fragt wohl jeder sich, wie kann man es beginnen? Das arme Leut, dass du und ich auch einmal was gewinnen. Ich sag euch, dazu braucht's nicht viel als neue Regeln für das Spiel. Vielleicht auch eine andere Karte, von uns gemischt nach unserer Art. Die Pfisters werden ausgelacht, wenn unser Eins die Regeln macht. Und selbst der Teufel wird verführt zum Spiel und gründlich angeschmiert.